ein dickes Fell haben und ständig auf Leder beißen, weil es in Deutschland nun mal ein mächtiges Symbol ist, auf Volk und Vaterland zu scheißen. Soweit die Füße mich tragen, werde ich diesen Weg beschreiten und nicht allein. Ich weiß, du wirst mich begleiten auf dem Pfad der Tugend pro Deutschland, auch wenn sie uns tun reden, bleiben wir stets Männer der Ehre, die noch Wert auf Dinge legen. Denn sie können mit 100.000 Volk einschlagen. Stürme können über Land und Meere jagen. Himmel können gar die Erde spalten. Wir wurden geboren, um Stand zu halten. Kann dir schnell geholfen werden. Zisch dich gegen Deutschland aus und schlag dein Land in Scherben. Red alles nieder, was in die Wiege gelegt wurde. Das Sozialsystem als Edelhure. Wir bündeln den Mut, der uns zusammenhält. Wir bekämpfen das Virus, das unser Land befällt. Wir wollen nicht zusehen, noch länger warten. Wir sind Männer der Taten, ganz gleich, was sie versuchen, was sie noch wagen. Unser Bruderband werden sie niemals zerschlagen, völlig egal, wie heftig die Einschläge werden, ich denke es nie.